habe Zeit und Lust, mal auszuprobieren, die üblichen Dinge zu ignorieren. Nicht von vorn, von hinten, von unten und oben, die üblichen Dinge. Ich will doch nur tanzen, die neue Rockstroh ist das. Ganz neu nach Schwimmer. Und willkommen am Freitagabend. Hier geht's wohl ins Wochenende. Kinder, jetzt geht die Post ab. Yeah! Voll das Radio! Und es macht richtig viel Spaß. Power, Power Play. So, nach Schwimmer, jetzt kommt dann gleich die Werbung und dann kommt unser erstes Gewinnspiel. Schon mal vorab die E-Mail-Adresse. studio@hitradio-ohr.de. Da müsst ihr die Antwort, die Lösung hinschreiben. Zu gewinnen gibt es eine ganz heiße 70 Minuten Mix-CD zur Auswahl, entweder Hip-Hop oder House. So, das hätten wir. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute, jetzt kommt die Werbung. Kürzlich fragte mich ein Produzent in Vegas, ob ich in der Lage wäre, drei Hauptrollen auf einmal zu spielen. Ich lächelte ihn nur an und sagte, was Autohaus Paschke kann, kann ich schon lange. Denn die haben gleich drei starke Marken unter einem Dach. Fiat, Mazda und Alfa Romeo. Damit auch sie die Hauptrolle spielen. Autohaus Paschke in Offenburg. Fremde Welten, fantastische Abenteuer, Helden, Schurken, Geheimagenten. Das ist meine Welt. Na, ehrlich gesagt, gehe ich einfach nur gerne ins Kino. Und das am liebsten im Kinocenter Lahr. Die sind familienfreundlich und haben trotz Renovierung ihren ursprünglichen Charme behalten. Mein Tipp, kinocenter-lahr.de. Übrigens, Dienstag ist Kinotag. Dort, im Unterholz, ein Sprudel Wölfe. Du meinst ein Rudel? Nee, ganz sicher, ein Sprudel, aber original. Tja, es ist schon überraschend, wo einem Schwarzwaldsprudel überall begegnen kann. Schwarzwaldsprudel, das Original aus dem Schwarzwald.

und Nacho, wenn man seid, gegrüßt. Heute geht's ins Wochenende, wie jeden Freitag. Hier bei Hitradio mit Charlie 2000. Und das ist unser erstes Internetgewinnspiel. Da suchen wir zwei Interpreten. Es lohnt sich, es gibt eine heiße Mix-CD zu gewinnen. E-Mail-Adresse müsste schon jeder wissen, aber ich sage es nochmal, studio@hitradio-ohr.de. Wer in Fahrt. Hey, Meister, die soll jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. .30 halb 10. Hallo Nachtschwärmer. Übrigens haben wir heute bei Facebook ein Fenster aufgemacht. Geht mal rein bei Hitradio Ohr, einfach näher dran. Da seid ihr auch aufgerufen, euch zu melden. Oder bei Wer kennt wen? Gruppe Charlie 2000 wieder im Radio. Da könnt ihr auch reingehen. Remix, eh? Ja. Die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Hit, Hit, Hit Radio A. Oh, einfach näher dran. Welcome. Wieder nach langer Zeit Roxette. So, da ist mein alter Kumpel und Damenschuhverkäufer. Ihr kennt ihn alle. Al, hallo. Kommt rein. Wen hast du da dabei? Kommt alle rein. Kommt bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Also ehrlich. Was heißt heute? Also ehrlich, Ende. Attention! But first, reg mich gerade über den Schuhverkäufer auf. Behauptet er doch glatt, dass ich Mundgeruch hätte. Also das kannst du nicht bringen. Wer bist du überhaupt? Sagt dir der Name El Bandi was? Ja. Pokai, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel? Ja, kenn ich. So, und vor dem nächsten Gewinnspiel muss ich nochmal aufrufen, Nachtschwärmer. Wir hatten ja letzte Woche einen Serverzusammenbruch. So viele Leute hatten sich da eingeklinkt, das ist jetzt verbessert worden. Ich hoffe, das klappt besser. Jetzt interessiert mich, schreibt uns per Mail, wo hört ihr Charlie 2000 und Hit Radio jetzt, heute Abend. Zu Hause, bei der Arbeit, im Keller, wo auch immer, bei Freunden, im Bett, nackt oder angezogen. Meld uns das in studio@hitradio-ohr.de. Gut, alle Mithörer mal herhören. Es ist mal wieder soweit. Um Sendezeit zu schinden? Um dumme Fragen zu stellen? Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise, Sie Glückspilz. Und schon geht's los. Ja, und es jetzt gibt kann es losgehen, Freunde. Und es gibt eine Mix-CD zu gewinnen. Ruf an. Telefontreff, ruf an. Ich bin heiß. Was wird denn hier gespielt, hä? Jetzt anrufen. Ruf mich jetzt gleich an. Ja. Rittenstrahl. Darf ich auch mitmachen? 0781. Wir werden es dir schon 504 3311. So, jetzt müsst's losgehen. Aber es geht nicht. Gut, alle Mithörer mal herhören. Es ist mal wieder soweit. Um Sendezeit zu schinden. Um dumme Fragen zu stellen. Schuhverkäufer, mit dir krieg ich heute noch Stress. Yeah.

Let's go nuts. All right. Here we go. Now, without further ado, here comes tonight's entertainment. Words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Yes, it's why they're broken, you're so vain. Ricky, Ricky, Ricky, can't you see? Somehow your words just hypnotize me, and I just love your jazzy ways. Oh, MC Rick, my love is here to stay. And on and on and on, she kept on. The bitch been around before my mother's born. I said, cheer up, I gave her a kiss. I said, you can't have me, I'm too young for you, miss. She says, no, you're not. Then she starts crying. I says, I'm 19. She said, stop lying. I says, I am. Go ask my mother. And with your wrinkled pussy, I can't be a lover. To the tick tock, you don't stop. To the tick tick, and you don't quit. Hit it. To the tick tock, you don't stop. To the tick tock, you don't stop. To the tick tock, you don't stop. To the tick tick, and you don't quit. Hit it. To the tick tock, you don't stop. To the tick tock, you don't stop. To the tick tock, you don't stop. To the tick tick, and you don't quit. Hit it. To the tick tock, you don't stop. To the tick tock, you don't stop. To the tick tock, you don't stop. To the tick tick, and you don't quit. Das ist die aktuelle Platz Nummer 12 Germany im Remix. Tja, ich muss leider reingehen, weil ich habe jetzt hier einen Gewinnaspiranten dran, und zwar den Gerd aus Altensteig. Hallo Gerd, grüß dich. Hallo. Bitteschön, wir sind alle ganz Ohr. Ja, also Mr. President. Ja. Tote Hosen. Genau. Masterboy. Masterboy. Faithless. Ja. No Mercy. Ja. Robert Miles. Ja. Super. Das gibt eine Mix-CD. Bleib dran, Gerd, bitte. Ist ja fabulous. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? End seconds. 22:01. Hallo Nachtschwärmer. Der Gewinner des Internetgewinnspiels war jetzt gerade vorher der Dennis Appel aus Aachen. Er kriegt auch eine super heiße, knalleharte Mix-CD. Freitagabend. Durchgeknallter Turbospaß. Oh Gott. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte Radio. Das ist die brandheiße, brandneue David Guetta. So dick im Geschäft. Ja? Der absolute Wahnsinn. Hallo Nachtschwärmer, ich grüße euch. Es kommen Mails aus Rastatt, Karlsruhe, Püttlingen, Glanger Saarland, Ettlingen, Rheinchen, Aachen, Berlin, Rheinstetten, Pforzheim, Berlin nochmal, Durmersheim, Würmersheim, Wehr, Appenweier, Stuttgart, Monheim, Spessart, das ist bei Ettlingen, glaube ich, Mörsch, Taunus, Rhein-Main-Gebiet, Kelkheim und Gaggenau, Oberweier. Und wie gesagt, teilt uns das mit, wo ihr überall zuhört, studio@hitradio-ohr.de. Sie haben alle ein Problem. Und was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Ja, was ist mit dem? Der war einfach zu lange in der Sonne. Baller, baller, verstehst du? Und bloß nicht widersprechen. Einfach mehr dran. 22:07 Uhr, hallo Nacht. Wir haben einen Vorteil, ist auch, wir haben keine Nachrichten in dieser Sendung, nur Werbung. Da haben wir viel Zeit für Musik und für Witze. Ah, hey, hallo Blondies. Klein Blondie kommt nach Hause zu ihrer Mutter und sagt, Mutti, stell dir mal vor, heute hatten wir das ABC und ich komme schon bis K, alle anderen kommen nur bis E. Mutti, kann das sein, dass das nur daran liegt, dass ich eine Blondine bin? Sagt die Mutti, nein, Schatz. Das ist ganz normal. Nächster Tag, gleiche Situation. Mutti, stell dir mal vor, heute hatten wir in der Schule die Zahlen. Ich komme bis 30, die anderen nur bis 10. Kann das sein, dass es davon kommt, dass ich eine Blondine bin? Nein, Schatz, das kommt bestimmt nicht davon. Nächster Tag. Mutti, jetzt weiß ich es ganz genau. Stell dir mal vor, heute hatten wir Sport. Alle anderen tragen noch keinen BH. Ich trage schon einen. Das kommt bestimmt davon, dass ich eine Blondine bin. Nein, Schatz, das kommt davon, dass du schon 18 bist. Das ist zu hart nach Schwärmer. 1, 2, 3. Völlig außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. How are you doing? Und Lotusblume. Das wurde letzte Woche schon mal gewünscht. Die explosive Minute. Charlie 2000. Hitradio.

hat den Monster-Body mit dem Monster-Blick und ihr Monster-Boom-Boom. Gib mir den Kick, sie ist ein Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie sie tickt. Sie ist ein Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie sie tickt. Sie ist ein Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Sie ist gefährlich, doch ich komm nicht von ihr los. Meine Sucht nach dir ist einfach viel zu groß. Culture, Candela im Nachtschwärmer Remix. Ja, meine Assistenz ist hier völlig überfordert. Nachtschwärmer. Es kommen so viele Mails rein. Das Ding läuft heiß. Jetzt müssen wir mal ein paar Grüße machen. Dann staut sich zu viel an. Grüße ins Studio von Silvi, Big Silvi. Ehemalige Stammgast vom Fun Factory Aachen. Sie ist jetzt herrenlos sozusagen. Aber das kommt ja bald wieder. Bald geht's mit einem neuen Club los. So, nächster aus Hamburg. Ei, ei. Liebe Grüße aus der schönsten Stadt der Welt. André, Nicole und Vanessa. Hey, ich liege an der Dialyse und grüße an den Nachtschwärmer. Höre über Web. Woher? Appel Timo. Wir grüßen alle aus Aachen und vermissen euch alle vom Charlies. Macht echt gut. Kevin und Matthias. Aus Karlsruhe-Rindheim, er ist 39 Jahre, der Ralf. Jetzt lassen wir das mal, bringen wir den nächsten Song vielleicht erstmal. Kaltscher Candela, ganz dick drin. Jetzt schlackert ihr mit den Ohren, damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Yeah! Hello, baby. Back to their hometown, Surfer City. Die heiße Fergie hier von Black Eyed Peas. Das ist sie. Schuhvergreifer, wie sieht's aus? Würdest du mal unsere Nachtschwärmer grüßen? In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Also, Al, also du fliegst es gleich raus, wenn dir keine richtige Ansprache hier kommt. Blake, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Er wird nicht besser. Lass mal's gelten. I remember radio. Sick 93. We built this city. Have an earthquake a few. Unser nächstes Gewinnspiel. Wie schön. Das Spiel beginnt, die Spannung steigt. Es ist die Kurz vor einer Explosion. Unser Telefongewinnspiel, Nachtschwärmer. It's coming. Coming. The sound of now. ist unser Telefon-Gewinnspiel Nachtschwärmer. 0781 504 3311. Fünf Interpreten werden gesucht. Übrigens haben wir heute bei Facebook heute eine Seite geöffnet unter Hitradio Ohr, einfach näher dran. Die Gruppe ist bei Facebook geöffnet. Ihr könnt euch doch mal eintragen, bitte. Oder bei Wer kennt wen? Da heißt die Gruppe Charlie 2000 wieder im Radio. Sind da alte Knaller drin aus den 80ern? Ha? Das muss doch normal jeder wissen, Nachtschwärmer! Und ganz nebenbei, ich lese ich noch ein paar Grüße vor, die per Mail reingekommen sind. Der Brownie aus Ettlingen behauptet hier, er liegt nackt und betrunken zu Hause, hört Radio, aber viel zu laut. Super. Ich grüße dich und alle aus dem Ex-Team 85 bis 1990. War eine geile Zeit. Und zwar der Andi aus Mörsch grüßt. Der Dennis und den Enrico grüßen alle Charlie 2000 Hörer auf Hitradio Ohr aus dem Hyperdome Aachen. Wir sind 13 Leute zwischen 19 und 28 und sind am Party machen. Thomas aus Karlsruhe, schön, dass du wieder on air bist. Übrigens, heute bin ich zum dritten Mal hier on air bei hitradioohr.de. Immer freitags ab 21 Uhr für alle, die sich neu zugeschaltet haben. Ruf mich an, Nachtschwärmer. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran.

Männer. Der echte DJ müsste das wissen. Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Na geil! Macht euch schon fast gefallen. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Haben wir eine Alternative? Achtung, Herrschaft! Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Kleine Spezialität, Technotronik, Freestyle-Spezial. Wir haben gleich 23 Uhr, das ist die richtige Nachtschwärmerzeit. Und wir kommen jetzt zur Auflösung unseres Gewinnspieles. Ich habe den Michael aus Ettlingen. Hallo Michael. Servus, Charlie. Ja, hallo. In Ettlingen haben ja einige Hörer anscheinend. Ja, Karlsruhe-Ettlingen. Karlsruhe-Ettlingen, nur dass wir die, die es nicht wissen. Jo, lass mal hören. Also Berliner Carlite, Eurythmics, Depeche Mode, Schokolade und Eddie Grant. Wow, ja, super. Bleib dran, das gibt eine CD für dich. Super. Danke dir. Ganz toll. Kommt gut. Ist klasse. Ein affengeiles Programm. Hi. Showtime. Schon wieder David Guetta mit Kid Rudy. Hallo Rudy. Ich sag hallo Nachtschwärmer. Wir haben jetzt 23 Uhr durch. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. So, Nachtschwärmer, beim letzten Internet-Gewinnspiel hat der Florian Litters aus Mannheim, aus Mornem, gewonnen. Dann haben wir wieder Geburtstage hier. Die Svenja aus Offenburg wird 23. Der Dennis Fitterer aus Ohlsbach wünscht sich was von den Ärzten. Dann haben wir hier, das kommt gleich. Dann haben wir hier, wir hatten ja aufgefordert, schreibt uns, wo ihr überall zuhört. Zum Beispiel Altensteig, Ohlsbach, im Elsass, in Selz, Lauterburg, Modernen bei Hagenau, Hamburg, Offenburg, Odenwald, Aachen, Brinsbach, Mannheim, Ettenheim, Marxzell und Hoberg. Wir möchten wissen, wo ihr zuhört, Nachtschwärmer. studio@hitradio-ohr.de. Schreibt uns bitte. Da, da, da. Ohne dich. Want to party? Are you ready to party? Here we go. Party. 10. Party. 9. Party. 8. Party. 7. Party. 6. Party. 5. Party. 4. Party. 3. Party. 2. Party. 1. Now! Let's party! Here comes... Charlie, Spike, Tony. Jetzt gibt es gleich das nächste Internet-Gewinnspiel. Da gibt es wieder eine ganz heiße Mix-CD zu gewinnen. Und zwar zur Auswahl entweder Hip-Hop oder House. 23.11. Und jetzt wieder die doofe Witze-Ecke. Halt. So, Nachtschwärmer, da bin ich vor 2 Wochen in eine öffentliche Einrichtung gekommen. Und da waren mehrere Jugendliche und unter anderem auch ein paar Blondinen. Eine davon saß auf der Heizung, auf dem Heizkörper. Frage ich sie, ja, sag mal, was machst du denn da? Wieso sitzt du denn da? Da sagt sie, ich habe hier gelesen, die Heizung leckt. Das ist ja wieder mal zu hart. Meine Herren, hallo Blondies, wie geht's euch? Ja, dem gefällt es wieder. Gebt dem mal einen Keks, dass er ruhig ist. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't Spezial. Bloodhound Gang. Übrigens mobil ist Charlie 2000 unterwegs am 13.02. in Kappelrode in der Festhalle Faschingssamstag. Und merkt euch bitte den 10. April vor. Appenweier Schwarzwaldhalle. Da geht's ab. Jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Und zwar das Internet-Gewinnspiel. Jetzt geht's los! Mach mit! Jetzt los! Jetzt geht's los! Sind auf einem Tennisturnier. Du machst eine Party, wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. In diesem speziellen Nachtwärmer-Remix sind zwei Interpreten zu finden. Bitte mailt an studio@hitradio-ohr.de. Habt ihr nichts zu fressen hier? Ich will Pizza. Deine Mutter hat gesagt, trag nicht so viel Dreck rein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Ich will nackt sein, im Pool kann man sich erfrischen. Die Boxen von deinem Vater nehme ich mit in die Sauna. Ich mache einen Aufguss mit der Hausbar und dann dreh ich laut. Also wie gesagt, zwei Interpreten per Mail an uns. Not this record! Not this record! Not this record! Schnitt, andere Szene, Schnitt. Jetzt kommt die Werbung! Und zwar zack, zack. Right! Kapische! In der Tat, Badens schönste Krone, das Bier aus dem Kronenbrauhaus in Offenburg. Wie der Schreiner kann's keiner, deshalb gehe ich gleich zu den Profis. Zur Schreinerei Hennegriff nach Appenweier-Urlofen. Hier wird individuell Ihren Wünschen entsprechend beraten, geplant, hergestellt und termingerecht montiert. Maßanfertigung von Möbeln und kreativen Inneneinrichtungen sind unsere Stärke. Dank dem Bettsystem Relax 2000 vermittelt Ihnen die Schreinerei Hennegriff gesundes Schlafen und Wohnen. Wie der Schreiner kann's keiner. www.

23.25 Uhr, kurz vor halb zwölf. Hallo Nachtschwimmer, wie geht's? Mein Freund und Damenschuhverkäufer macht mir wieder Stress ohne Ende. Earl, was ist denn wieder? Was wurde dir hier versprochen? Ich weiß von nichts. Hey, warte! Ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen. Das wurde mir versprochen. Von wem? Das gibt's auf keinen Fall hier, Earl. Ich muss mich aus dem Schuhgeschäft zurückziehen, um dich zu managen. Nein, na, du bist nie mein Manager. Rise. Ooh, she's the wer kennt den? Chichi D'Agostino, Remix-Spezial für Nachtschwärmer. So, Nachtschwärmer, jetzt haben wir hier wieder ein paar Grüße, das sammelt sich ohne Ende. Hier, die Sabrina grüßt den nackten und betrunkenen Brownie, Schnapsnäsel, Tamara und Silvia mit Aladdin. Hallo, Charlie, ich bin Schappi aus Berghaupten. Er war früher anscheinend mal bei mir auf der Mobil und möchte mal, dass man mal ein Treffen macht. Machen wir! Und der Jörn, bin aufs Geschäftsreise in Berlin und höre per Laptop im Hotelzimmer. Wunderbar. Jörn, grüß dich. Ich höre dich zu Hause angezogen in Püttlingen. Das ist im Saarland. Kevin Altmaier. Nächster, die Sabrina. Die grüßt ihre Mama, Silvia, Christian, Andreas, Rama, Tammy, Brauni und alle ehemaligen Stammgäste und Gäste des Charlie's Fun Factory aus Aachen. Und ich, der Thomas aus dem Vogtland, möchte die Maggie grüßen. Und sie ist eine ganz süße, soll ich ausrichten. Jetzt muss ein Knaller kommen, Nachtschwärmer. Das hat gar keinen Wert. Los, hier! Yeah. Hier ist Lady Gaga. VS Coldplay. We'll be right back. Wow, huh? Lady Gaga. All hits, all the time. Kommt gut. Ist klasse. Ein affengeiles Programm. Hi. Und hier ist Zeit für unser nächstes Gewinnspiel. Wow. Achtung. Gewinnspiel. Und los geht's. Spiel. Wir suchen 5 Interpreten nach Drummer. Und wer das weiß, kann eine Mix-CD gewinnen. 0781 504 3311. Ruf bitte an. Drummer ruft an 0781 504 3311. 5 Interpreten werden gesucht. Jetzt machen wir noch einen, dann will ich wissen. Ja. Sicherte Zukunft. Starten Sie durch. Fahrschule Leitenberger in Offenburg. www.leitenberger.com. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen modern und flexibel mit dem Bus Medienservice. Professionelle Screenwerbung in den Bussen und Bahnen Südbadens. Bus Medienservice, Ihr Partner für digitale Verkehrsmittelwerbung, garantiert eine hochqualitative Präsentation und Full Service aus einer Hand zu günstigen Konditionen. Spotproduktion inklusive. Informieren Sie sich unter www.bus-medien-service.de. Tauschen Sie doch Ihre gesammelten Orbits gegen ein Baden-Württemberg-Ticket der Deutschen Bahn oder einen Gutschein für den Gutachtag inklusive Feiereintritt Vogtsbauernhöfe, Park mit allen Sinnen und Schwarzwaldrodelbahn. Alle Orbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-ortenau.de. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag. In Straßburg gibt es was zu feiern. Das Wieso wird 5 Jahre jung und deswegen kostet der Eintritt bis Ende Februar auch nur 5 €. Und es gibt noch mehr zu entdecken. Sonderausstellungen, Theaterstücke und tolle Gewinnspiele. Wissenschaft macht Spaß. Das

Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Oh yeah. Well. Some people say this is crazy. Lass krachen. Feel the vibe. Feel the vibe. Feel the vibe. Feel the vibe. Come on. Feel the vibe. Feel the vibe. Come on. Feel the vibe. Feel the vibe. Come on. Feel the vibe. Feel the vibe. Come on. Feel the vibe. Feel the vibe. Feel the bass. Come on. Come on. Come on. Charlie, Spike, Tony. gerade schon nach Mitternacht durch. Wir haben wieder Grüße. Stork grüßt Huck. Der hatte gestern Geburtstag in Klammer 47. Alexander Fischer aus Olsbach grüßt. Super geiler Sound. Er grüßt den Alex aus Offenburg. Und ab 0 Uhr gibt es einen Geburtstag. Der Heinrich Marco grüßt die Jessie von Marco und ihren zwei Süßen. André aus Willstedt grüßt Bernd und alle Nachtfalken. Immer freitags Nachtschwärmer. Ab 21 Uhr heißt hier Nachtschwärmer Spezial. Pass auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte. Mission Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Und jetzt haben wir Stimmung hier. Na, na, na, na, na. She lives on a boathouse down by the river. Everyone calls her Pretty Belinda. I went to the boathouse down by the river just for a look at Pretty Belinda. Ich sitze im Schlitten, mein Name ist Gunther. Ich rase die blöde die Piste herunter. Denn dort in der Hütte, da treff ich die Hasen. Die können doch sicher vom Teufel gut jodeln.

Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. This the number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Miami, bitch. Champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. No interview with the enemy, cause I will only make enemy. No Q&A with the Q today, cause I really don't have good to say. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't fuck with me. Estelle once said, tell me, cool down, don't act a fool now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing. So not trouble, yes, it's without time. Big administration and how. I remember radio. Und zwar für unser Internetgewinnspiel. Auf geht's, wir suchen zwei Interpreten, mach mit. Wie schön. Das Spiel beginnt, die Spannung steigt, es ist die Kunst vor einer Explosion. It's coming, coming, coming. The sound of now. Das ist also unser Internetgewinnspiel. Zwei Interpreten werden gesucht. Bitte schreibt per Mail die Lösung an studio@hitradio-ohr.de. Und vergesst nicht zuzuschreiben, wo ihr uns zuhört. Es gibt eine ganz heiße Mix-CD zu gewinnen. Celebrate.

place inside my heart. I hope this feeling will never end. Little John, der Song ist natürlich auf dem Mix drauf, den ihr gewinnen könnt. Das höre ich hier auch. Was für eine Nacht. 0:30 Uhr, 12:30 Uhr. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, ihr seid vollkommen richtig, Nachtschwärmer. Und viele, die uns auch über Internet zuhören, Freunde, ihr braucht richtig starke Boxen. Ihr braucht richtig satten Bass. Da müsst ihr nachrüsten, unbedingt. Mega starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Das ist Gino Wild und zwar ist das der Melorca-Mix. Ursprünglich war das das Partnerlied. Was ist denn los? FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Hallo Charlie, hallo Charlie. Behalte dich mal im Zaum, Junge. Das ist cool, das ist Spaß, das ist ein super Start. Hey, Finger weg vom Sendersuchlauf. Das ist die Love Parade. Die Love Parade ist die größte Party der Welt. Da treffen sich der Bankangestellte in Lack, die Studentin in Leder und der Idiot in Orange. Die kennen sich vorher nicht, macht aber nichts. Die ziehen sich einfach halbnackig aus und fangen an, sich ganz toll zu verstehen. Nur unterhalten tun sie sich nicht. Das kann man auch gar nicht. Dafür ist es viel zu laut. Der Bankangestellte, die Studentin und der Idiot sind nicht alleine da. Jeder hat noch ein paar Freunde mitgebracht. Insgesamt sind das so 1 Million Leute. 1 Million Leute, das ist eine ganze Menge. Aneinandergereiht wäre das eine Menschenkette 17 Mal um den Äquator, wenn man die Abstände dazwischen groß genug machen würde. Macht man aber nicht. Die bilden nämlich keine Kette um den Äquator, sondern eine Parade durch Berlin. Zum einen, weil dann nicht ganz so viele Menschen im Atlantik ertrinken und zum anderen, weil es am Äquator kein Ecstasy gibt. Der Bankangestellte und die Studentin machen jetzt nochmal Pipi im Tiergarten und fahren dann wieder nach Hause. Der Idiot in Orange bleibt noch ein bisschen und räumt auf. Und ob er das auch ordentlich gemacht hat, das erfahrt ihr nächstes Jahr. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Hey, das Portal!

jetzt brennen die Lautsprecher auch gleich hier. Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! Geile Übernahme. Das Wahnsinnsteil. Total krass. Völlig ausgetrocknet. Und jetzt in dieser Show. Der absolute Höhepunkt. 1, 2, 3, 4, wap, badu, wap, wap. Glaubt es nicht, Nachtschwärmer, aber dieser Song ist 25 Jahre alt. Ultimate Warlord. Ha, das glaubt man nicht. Und damit grüßen wir auch den Rekordexpress, den ehemaligen Rekordexpress und den Opi aus Karlsruhe. Und bevor ich hier den Sticker sehe, zur vollen Stunde, möchte ich nochmal dran erinnern, Nachtschwärmer. Geht bitte auf Facebook, Hitradio Ohr, einfach näher dran. Und da haben wir ein Tweet eröffnet. Macht man da einen Eintrag? Oder bei Wer kennt wen? Da bin ich ja dicker drin. Die Gruppe Charlie 2000 wieder im Radio. www.charlie2000.de, da könnt ihr auch drauf gehen. Da sind alte Videos von mir drin. Okay, und da ist noch einer, den habe ich ganz vergessen. Der Sohn von meinem Freund, Al. Al, Schuhverkäufer Bundy, Bad Bundy. Das Problem ist ja, er ist immer solo. Und da müssen wir was tun. Bud, was meinst du? Ist es da ein Wunder, dass ich die Zuneigung lockerer Barfrauen suche und mir Pornofilme reinziehe? Nein. Das ist kein Wunder. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Einfach. So, Nachtschwimmer, das war's dann. Alle ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag. Oder sehen uns auch über die Webcam. Herr Schuhverkäufer, wir ziehen uns zurück. Jetzt kommen ihm dann gleich mal die Nachrichten. Okay, Al, sag tschüss. Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Ach was, Al. Wer braucht denn für die Schuhnachrichten? Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Lass gut sein. Alter. Und das Tittenmagazin. Im Studio.